das ist mein Leben, von niemandem akzeptiert. Das ist mein Leben, von niemandem akzeptiert. Ihr wünscht es euch, wäre ich doch schon krepiert. Doch checkt es, ihr seid auf der Seite, die verliert. Ihr könnt mich nicht besiegen, egal wie ihr mein Mensch studiert. Das ist mein Leben, von niemandem akzeptiert. Ihr wünscht es euch, wäre ich doch schon krepiert. Doch checkt es, ihr seid auf der Seite, die nur verliert. Ihr könnt mich nicht besiegen, denn es ist schon zu viel passiert. Ich bin ein Kämpfer vom ersten bis zum letzten Tag. Jeder wird mich kennen, Fotze, liege ich doch schon im Grab. Mein Mut macht das möglich, mein Mut macht mich tödlich. Du wirst von mir gefickt wie eine Hure im Rotlicht. Ich ritze meinen Namen in das Holz, so deine Kopf zerschmettert. Du bist ein richtiger Parasit, du hast eine tiefe Lunge, Alter, illegale Reize, aggressive Verse. Jedes Opfer weiß, ich mache keine Scherze. 120 Schläge, Herz pro Minute. Mein Adrenalin steigt, wenn ich den Beat boote. Du dreckige Hure, ich fass mir an den Hoden. Von 0 bis 100, ich schlage mich ganz nach oben. Producer Number One, Alter, ich mache den Sound. Ich bin ein Rapper von den Knochen bis zur Vorhaut. Sei nicht so vorlaut, wenn Becket dir die Show klaut. Wenn ich dir eine reinhole, dann ist das Geschrei laut. Das ist mein Leben, von niemandem akzeptiert. Ihr wünscht es euch, wäre ich doch schon krepiert. Doch checkt es, ihr seid auf der Seite, die verliert. Ihr könnt mich nicht besiegen, egal wie ihr mein Mensch studiert. Das ist mein Leben, von niemandem akzeptiert. Ihr wünscht es euch, wäre ich doch schon krepiert. Doch checkt es, ihr seid auf der Seite, die nur verliert. Ihr könnt mich nicht besiegen, denn es ist schon zu viel passiert. Ich rauche Zigarren wie Hannibal vom A-Team. Ich leg deine Bitch schwach wie ein 19 Zoll Flatscreen. Ich geh am Mike hoch wie die Bombe. Medusa, Fotze, sei geschillt. Fass die an die Ohren und sag Kusa. Mein Blick ist kalt wie das Wetter im Winter. Ich ficke deine Kopf wie Michael Jackson, kleine Kinder. Mein Rap ist heilig wie die Rinder bei Binder. Mein Schwanz ist so lang wie die Liste vom Schindler. Ich bin Fan von Elektro, geh ab auf Techno. Du bist ein Rap-Händler-Nazi, genauso wie Echo. Du kommst aus dem Ghetto und denkst, du wärst hart. Doch mit deiner Fresse hast du keine Chance auf dem Markt. Schau mich an, ich war noch nie erste Wahl. Und jetzt spiele ich Strip Poker im Casino Royal. Bitch, Kopf oder Zahl, ich sag's zum letzten Mal. Ich produziere meine Beats in Dolby Digital. Das ist mein Leben, von niemandem akzeptiert. Ihr wünscht es euch, wäre ich doch schon krepiert. Doch checkt es, ihr seid auf der Seite, die verliert. Ihr könnt mich nicht besiegen, egal wie ihr mein Mensch studiert. Das ist mein Leben, von niemandem akzeptiert. Ihr wünscht es euch, wäre ich doch schon krepiert. Doch checkt es, ihr seid auf der Seite, die nur verliert. Ihr könnt mich nicht besiegen, denn es ist schon so viel passiert. Mein Leben, von niemandem akzeptiert. Ihr wünscht es euch, wäre ich doch schon krepiert. Doch checkt es, ihr seid auf der Seite, die verliert. Ihr könnt mich nicht besiegen, egal wie ihr mein Mensch studiert. Das ist mein Leben, von niemandem akzeptiert. Ihr wünscht es euch, wäre ich doch schon krepiert. Doch checkt es, ihr seid auf der Seite, die nur verliert. Ihr könnt mich nicht besiegen, denn es ist schon so viel passiert.